Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, und heute reden wir über No One Lives Forever. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Kate Archer eingeladen. Hallo Kate, wie geht's dir? Wie soll ich das jetzt bewerkstelligen, Baby? Nein, diesmal ist es nur der gute Markus. Wir haben den Jürgen freigegeben. Hat er verdient. Ja, richtig, ja. Aber vermutlich auch, weil er über No One Lives Forever nicht sonderlich viel weiß. Wie bist du zu No One Lives Forever gekommen? Ich glaube, da war ich schuld. Da war es tatsächlich ausnahmsweise meine andere Geschichte. Du hast mir dieses Spiel in die Hand gedrückt, weil ich ja damals schon nicht so viel mit Shootern konnte und gesagt habe, du magst Austin Powers, spiel das. Genau, richtig. Und da waren wir beide sehr, sehr begeistert von dem Game, und ich finde es auch bis heute immer noch sehr, sehr gut. Wer No One Lives Forever, oder kurz gesagt NOLF, nicht kennen sollte, ist vom US-amerikanischen Studio Monolith Productions entwickeltes Computerspiel aus dem Genre. Es ist ein First-Person-Shooter, den gab es für Windows, macOS und PlayStation 2. Der erschien am 9. November 2000. Es gab zwei Nachfolger, No One Lives Forever 2 2003 und Contract Jack, und die ist leider schon eine verstorbene Computerspielreihe, weil die gibt es nicht mehr. Monolith Entertainment ist unter anderem verantwortlich gewesen für Alien vs. Predator 2, für Condemned, für Fear 1 und 2, für Tron 2.0, für Mordor Schatten und Schatten des Krieges. Unter anderem für Gorky 17, auch ein sehr, sehr unterschätztes Game. Und soweit ich weiß gar nicht, ob sie noch was machen. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, das letzte große, was sie, glaube ich, gemacht haben, war Mordor Schatten. Und das war eigentlich ein ziemlich geiles Game, wenn ich das sagen darf. Ansonsten machen sie, glaube ich, nichts mehr. Ich bin schuld gewesen, dass du damals No One Lives Forever gespielt hast. Yep. Erinnerst du dich noch, um was es da genau ging? Oh, ich weiß tatsächlich, dass ich eine Geheimagentin gespielt habe, die immer auf sehr dubiose Missionen gegangen ist. Namens Kate Archer. Genau, und ich kann mich noch so geil an diese Gadgets erinnern, die du mitbekommen hast. Die halt als typische Gegenstände, die jeder, der schminkt etc. in der Handtasche hat. Ja. Also der Laserspiegel. Die Haarklammer, die Dietrich. Ja, genau, richtig. Da gab es ja irgendeine Granate auch noch, die aussah wie ein Lippenstiftgranaten. Lippenstiftgranaten. Die waren, glaube ich, im ersten Teil. Ja. No One Lives Forever ist in den Swinging 60s angesiedelt. Das farbenfrohe und humorvolle Actionspiel ist eine Reminiszenz an alte James-Bond-Filme und Agentenserien, wie zum Beispiel Get Smart oder halt mit Schirmscham und Malone der 60er Jahre. Die britische Geheimagentin und ehemalige Meisterdiebin Kate Archer kämpft gegen zum Teil äußerst skurrile Gegner und wird von jeder Mission von Q-Branch mit ausgefallenen Agenten-Gadgets ausgestattet. Die Handlung spielt an vielen verschiedenen Schauplätzen, sogar im Weltraum und in einem gesunkenen Schiffswrack. Das Spiel erinnert, auch wegen der passenden musikalischen Untermalung, die übrigens sehr, sehr gut ist, an die Austin Powers Filme, nimmt aber auch Anleihen aus Thrillern wie Agenten sterben einsam. Die Geheimdienstmechanik äußert sich auch darin, dass das Einsammeln von versteckten Unterlagen wie Aktenkoffer und Dokumenten zu optionellen Spielzielen gehört. Findet Kate Archer alle geheimen Gegenstände einer Mission, erhält sie eine Auszeichnung sowie permanente Boni wie etwa geölte Gesundheit. Die Dinger waren ziemlich cool, also die Levels, die du da gesehen hast, waren ziemlich geil. Wo warst du? Du warst in Marokko, du musstest so einen amerikanischen Agentenmission gehabt. Spionage, ja. Befreiung, Sabotage, und du hast auch diese Klischee-Bösewichte, also geil, also die Bösewichte ist super. Die sind richtig inszeniert. Und auch diese Weltraumstation im ersten Teil. Klischeehafter geht's nicht. Klischee-Bösewicht aller James Bond geht's nicht. Es war so gut, einfach nur. Sehr viel Austin Powers. Er war ja sogar ein Anführer von einer eigenen Bösewicht-Organisation. Ja, Harem heißt die Bösewicht-Organisation. Sehr gut. Also Harem, also halt etwas Böses antun. Also I harm you oder ich tu dir etwas Böses an. Das ist halt schön. Die halt perfekt dargestellt mit, ja, wir haben ein Video zu Harem bekommen, wo du halt jemanden siehst, der mit einer Puppe, mit einer Brauchbrednerpuppe dort da oben rumfuchtelt. Das ist, und seine Demands macht die so, okay. Du machst halt großartige Dinge wie zum Beispiel ein Flugzeugsturz ab. Du springst raus und darfst dann jemanden im Flug den Fallschirm klauen. Oder du musst einen Typen, der absolut kurzsichtig ist und das wohl schlechteste Gehirn der Welt hat, Gehör der Welt hat, dem musst du beschützen, indem du ihn Leute erschießt, bevor er erschossen wird. Das ist so genial gemacht, einfach nur. Ich habe mich kaputt gelacht. Es sind so geile Missionen. Die Bösewichte, eine der Bösewichte ist eine Opernsängerin, eine typisch klischeehafte, sehr stämmige Opernsängerin. Und es gibt einen Kerl namens Armstrong, ein Schotte. Oder Schotte. Ich weiß es nicht mehr. Aber gibt es da nicht so eine geile Sequenz, wo er auch auf diese Opernsängerin trifft? Also ich dachte, zumindest ist er irgendeiner etwas korpulenteren in so einer Art Dirndl begegnet. Das ist im ersten Teil, ist das, da kommt die drin vor. Armstrong, where are you? Super. Ja, genau. Jetzt, da kommt's wieder. Sehr, sehr gut. Die Story ist halt, dein Protégé, also der Typ, der dich alles beigebracht hat, das ist eine typische Agentenstory. Der stirbt halt, er wird halt erschossen und vor deinen Augen und am Ende kommt halt raus, hey! War er doch, der Bösewicht. Ja, das war doch dieser schlonzige Klischee-Agent. Ja, ja. Und dann haben sie noch mit diesem komischen Staubsaugerverkäufer-Dude, der dann auch noch den sich Kate Archer dann verknallt hatte, der dann, der sich bei dir eingestellt hat, der war dann auch der Bösewicht. Der kam auch noch drin vor. Es war schon ziemlich cool gemacht. Von der Story her war es für einen Shooter, so eine richtig schöne klischeehafte 60er-Jahre-Agenten-Story, schon cool. Du hattest sogar dein eigenes, mein Charakter dance zu der Musik-Intro, wie in diesen James Bond-Filmen. Super. Absolut großartig. Ja, vor allem, aber erinnerst du dich noch an die Münze als Gadget? Die hat mich immer an Desperados erinnert, zum Ablenken der Gegner. Ja, das stimmt, ja. Oder du konntest die Leichen der Gegner auch zersetzen mit irgendwie. Ja, mit so Puderzeug. Das war halt, du hattest halt nie Blut gesehen in der deutschen Fassung, aber die Leichen sind liegen geblieben. Das heißt, du konntest sie, glaube ich, nicht aufheben, sondern konntest sie immer nur zersetzen mit so einem komischen Pulver. Was die ja sind auch dann so lange verschwunden. War. Ja. Ich bin, meistens bin ich mit der Knarre und dem Schalldämpfer durch die Gegend gerannt. Nicht mit der Haarspange, um die Gegner zu vergiften? Nö, ich bin die ganze Zeit um die Ecke. So habe ich das gespielt. Aber du hast bestimmt auch den Raketenwerfer ausprobiert. Ja, selbstverständlich. Ich habe das so. Raketenwerfer. Ich habe das so oft durchgespielt. Du hast ja später bist du auch in. Du bist in den deutschen Alpen unterwegs mit so einem so einem Motording, wo du durch die deutschen Alpen fährst, wo du halt über bist. Du bist in Marokko zum Schutz des US-amerikanischen Botschafters. Du bist in Ostberlin, Befreiung des ostdeutschen Wissenschaftlers. In Hamburg bist du auch. Du bist in Hamburg, ja, in Bremen, an der Nordsee, in Frankfurt. Unter Wasser, in Großbritannien, Vereinigte Staaten, im Dschungel, im Weltraum und am Ende in den deutschen Alpen. Hier großartig. Handlungsorte sind unter anderem Marokko, ein Schiff vor und nach dem Sinken sowie ein abgestürztes Flugzeug und ein mittelalterliches Schloss dürfen nicht fehlen. nicht fehlen darf, wir befinden uns nicht schließlich in den 60ern, der Besuch eines Beatnik-Clubs in Hamburg und eine Reise in die Raumstation einer allmächtigen Verbrecherorganisation. Also es ist super. Der Spieler erhält ständig neue Aufgaben, die sich meist dank voneinander unterscheiden. Das ist sau komisch. Also wirklich, es ist nicht nur übertrieben klischeehaft gemacht, sondern der Witz da drin und der Humor ist so ausgewogen. Der Humor ist über die deutsche Sprache. Die deutschen Sprecher sind klasse. Finde ich persönlich. Die deutschen Sprecher sind absolut klasse. Die sind richtig gut gemacht. Es gibt eine PlayStation 2 Version, die habe ich. Echt? Ja, die habe ich hier. Weil die Windows-Version funktioniert ja nicht mehr. Richtig, weil ich habe nur die Windows-Version und die geht definitiv nicht mehr. Leider nicht. Also ich hab sie. Für die nice. PS2. Die Steuerung ist grauenhaft, aber... was erwartest du? Ist das PlayStation 2? Man gewöhnt sich dran nach einer Zeit lang. Es ist schon ziemlich cool. Also du hast wirklich bekloppte Gadgets gehabt, wie als eine Aktentasche getarnter Raketenwerfer, eine Haarspange, die als Dietrich oder vor Abbrechung von Gift eingesetzt werden kann. Ein Feuerzeugschweißgerät, eine Fotokamera, Mini-Detektor und Infrarotscanner in einer Sonnenbrille. Ein Roboterpudel, der zur Ablenkung vom Wachen eingesetzt werden kann. Ein Roboterpudel, hervorragend. Parfüm zum Einschläfern von Erblinden oder zu Vergiften. Nee, es war ein Pudel. Es war ein Pudel. Ich glaube, im zweiten war es eine Katze. Plüschpantoffeln zur Geräuschdämpfung. eine Gürtelschnalle als Enterhaken. Ein Pudelfläschchen zum Leichen entsorgen. Granaten als Lippenstift und die Münze, um Gegner abzulenken. Fantastisch. Ah, herrlich. Es ist so ein gutes Game gewesen. Es war auch sehr beliebt. Hat auch sehr, sehr, sehr, sehr viele positive Bewertungen angeheimt. Ich finde das super. Aber leider ist halt die Lizenz von dem Ding ist halt leider in die Brüche gegangen. Bei 2004 wurde Bonnerluft Productions von Warner Brothers Entertainment auch gekauft. Teile der Markenrechte blieben jedoch bei vermutlich bei Sierra Entertainment. Das Unternehmen wurde von Activision übernommen und 2008 geschlossen. Fox Interactive wurde 2003 an Vivendi Universal verkauft und 2006 aufgelöst. Als Folge der ungeklärten Markenrechte ist Nonlist Forever seit 4 Jahren nicht mehr offiziell erhältlich. Leider. Es gab einen Indie-Publisher, der das Spiel nochmal neu veröffentlicht hat, aber das ist so grenzwertig. Es gibt so, seit 2017 gibt es eine grenzwertige Version, die heißt North Revival. Es verstößt so gegen Urheberrechte, aber auch irgendwie nicht. Ich würde euch empfehlen, ladet euch die Version nicht runter und hofft, dass es vielleicht noch irgendwann mal erscheint irgendwo. Vielleicht, wenn es mal ausgekartet haben, wer die Rechte jetzt wirklich hat. Es wäre schön. Wir haben uns doch, es gibt doch diese tolle Liste, die wir gerade erstellen, mit Spielen, die wir gerne nochmal ein Remake hätten. Oder das ist übrigens eins der Games, die auf dieser Liste stehen bei mir. Oh ja. No List Forever. Wenn wir die Liste durch haben und es wird angekündigt, dann spiele ich mit dem Lotto. Ja, so oft wie das bei uns passiert, wenn wir so auf alte Games uns anschauen und sagen, hey, wäre das nicht schön, wenn es das nochmal gibt? Und dann wird es angekündigt, dass das schon... Das wäre schon ziemlich witzig, würde ich gesagt. Bei Fable, als wir einfach diskutiert haben und gesagt haben, wie schön wäre es denn? Wenn ein neues Fable kommt, täte. Oder das Beste war immer noch bei Alone in the Dark. Oh. Hey, Alone in the Dark, hey, es wäre schon cool, wenn sie das so in neuer Grafik remaken würden. Nicht mal 3 Wochen oder so später kam die Ankündigung. So, ach du Schande, okay. Darum sage ich, wenn das mit Nolf passiert, dann lass uns Lotto spielen gehen. Ich glaube, wenn es mit Nolf passiert, dann müssen wir wirklich Lotto spielen, das stimmt allerdings. Der erste Teil erschien im Jahre 2000, der zweite Teil erschien im Jahre 2002. Der Originaltitel ist übrigens, also der deutsche Titel ist Nolf Server 2, ein ganz in geheimer Mission. Der Originaltitel, No One Lives Forever 2, A Spy in Harm's Way. Verstehst du? Pann! ist auch wieder ein First-Person-Shooter und die Vorzeichen des erschienenen No One Lives Forever. Das Actionspiel wurde am 18. Oktober 2002 von Fox Interactive und Sierra Entertainment von Microsoft Windows veröffentlicht. 2003 erschien ein Ableger mit dem Titel Contract Jack, über den reden wir dann gleich noch. Hast du den zweiten, hast du... Den habe ich auch gespielt. Ach so, gespielt. Da erinnere ich mich aber tatsächlich überwiegend an das Schwert und die Kunoichi, gegen die du immer angetreten bist. Oh, stimmt, ja, du hast am Anfang bist du irgendwie in Japan gelandet. Genau. Irgendwann warst du doch auch in Frankreich und hast gegen Pantomimen gekämpft. Ja! Also zumindest assoziiere ich es mit Frankreich, weil Pantomimen. Das war fantastisch. Wo du. Oh, ich sehe gerade, Frankreich ist gar nicht dabei. Nee, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Nein, es war. Du hast gegen die gekämpft, aber es war in Indien. War das in Indien? Wieso assoziiere ich es dann mit Frankreich? Weil es so klischeehaft aussehende Pantomimen war. Mit dieser klischeehaften Anzug, mit diesem gestreiften Shirt und so weiter. Ja. Das war super. Ich fahre, du schießt. Oh Gott, das war herrlich. Episch. Mit diesem scheiß Dreirad, wo sie den Armstrong verfolgt haben. Es war so gut. Ich fahre, du schießt. Und dann sitzt du auf diesem Ding drauf. Und ballerst dann diese Typen nieder. Es war so bescheuert. Herrlich. Aber das ist super. Nautilus Forever 2 ist ein Ego-Shooter mit ausgeprägten Stealth und rudimentären Rollenspielelementen, der im Kalten Krieg spielt. Stimmt ja, diesmal spielt es während dem Kalten Krieg. Wie im ersten Teil nimmt der Spieler die Kontrolle über die Protagonistin Kate Archer, eine Geheimagentin des britischen Geheimdienstes Unity, so heißt übrigens die Organisation, für die sie arbeitet. Ihr Gegner ist erneut die Terrororganisation HARM. Das visuelle Konzept wurde jedoch größtenteils verändert. Der Hauptcharakter Kate Archer wurde optisch neu gestaltet. Die farbenfrohe Referenz auf die Swinging 60s im ersten Teil ist im Wesentlichen ein wesentlicher Teil der Atmosphäre, fehlt weitgehend. Handlungsorte, Ausrüstung, Gegner und Handlung sind aber weiterhin vielseitig und humorvoll. Ihre Mission führt Aaron Archer beispielsweise nach Indien zu einem geheimen Unterwasserstützpunkt, wo HARM und eine antarktische Forschungsstation. Zu ihren Hilfsmitteln zählen diesmal unter anderem explodierende Roboterkatzen. Ah, da waren Katzen. Ja, die großartige Bananenschalen, was mein absolutes Favorite war in dem Ding. Ich hab, echt? Gott, ich fand den Lippenstift viel cooler. Ich fand die Bananenschalen so dumm, weil die tatsächlich funktioniert haben. Es war so dämlich. Obwohl die meisten Spielabschnitte leer gehalten sind, darunter die klaustrophobische, enge Forschungsstation, gibt es auch abweichende Level wie Sibirien, in der der Spieler mehr Freiheit beim Vorgehen hat. Du kannst dich ja auch entscheiden, ob du halt mehr schleichst oder halt mehr Leute abknallst einfach. Wie beim Vorgänger kommt der Spieler auch in Nautilus Forever 2 mit einfacher Schießerei nur selten weiter, da immer neue Gegner scheinen, die Alarm auszulösen. Deswegen muss er tatsächlich mehr schleichen. Er muss daher seinen Gegnern und Überwachungskameras ausweichen. Oder länger schießen, richtig. Und sich im Schatten verstecken und nicht entdeckt zu werden. Auch darf er seine Gegner manchmal einfach nicht eliminieren, sondern muss versuchen, sie auf eine andere Art und Weise, wie zum Beispiel bei sie mit einer Banane oder Münze abzulenken. Oh, das war wieder der Mann, aber so bescheuert. Auch diese Kameras gewesen. Ja, das stimmt. An dem ersten Tag konntest du, glaube ich, noch kaputt schießen, da war es egal. Ja. Oh. Ich glaube, im zweiten war es nicht mehr so. Ich fand das Ding fantastisch. Hat, war dieses XP-System, wenn man es so nennen kann. Dass ja, das ist so. Dass du die Belohnung in deine Attribute verbessern kannst. Das war ein bisschen blöd, ja. Es war so ein bisschen Deus Ex-mäßig inspiriert. Hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, meines Erachtens. Aber ich fand den Teil super. Farbenfroh hätte sein dürfen. Also mir hat es ja, tatsächlich stimmt. gefehlt. Ich fand es ja. echt düster. Ein bisschen zu ernst für den Witz, den es hat. Ja, ich fand es sehr schön, dass du in dem Teil war das, wo du mitten in einem Tornado bist und in so einem Haus rumkletterst. Das war auch völlig bescheuert. Die Dinge sind echt super. Wenn ihr irgendwo mal Teil 1 und Teil 2 irgendwo finden solltet, holt sie euch und versucht sie euch. Ich glaube, es gibt bestimmt irgendwo Möglichkeiten, wie du das Ding zum Laufen kriegst. Ja, leider sind sie nicht auf Prologue Games. Nee, das kannst du ja emulieren heutzutage. Leider sind weder Teil 1 noch Teil 2 auf Good Old Games erhältlich. Ansonsten hätte ich gesagt, hol's dir einfach bei Good Old Games. Und dann könnt ihr sie auch auf der Ding spielen. Auf dem PC, weil dann die Version funktioniert nicht meistens. Es wird sehr oft gewünscht, aber leider ist es bisher noch nicht passiert. Mal gucken, vielleicht eine Woche später oder so kriegen wir dann die Nachricht, hey, No News Forever bekommt ein Remake in der, keine Ahnung, in der Grafik-Engine von Red Dead Redemption 2 oder so. Swing in 60s, baby. Das wäre schon cool. Die Swing in 60s Edition, ja, die haben nichts dagegen. Mit dann so einem Peace-Anhänger. Oh ja, Mann, das wär ziemlich cool. Oder eine Schlaghose. Das wäre schon ziemlich witzig, ja. Also, den zweiten habe ich relativ spät gespielt, weil der irgendwann mal bei irgendeiner Spielezeitschrift, die neu rauskam, weil das ja so eine gute Idee war, eine Spielezeitschrift nochmal neu rauszubringen oder eine neue zu starten, wo sich drei etabliert haben und der Rest jedes Mal untergeht, da war das als Vorversion mit drauf. Und so konnte ich das dann damals mal ausprobieren. Doch, die habe ich gekauft. Die habe ich dann auch damals, da habe ich mich auch damals tierisch gefreut, dass sie da drauf war. Oder dass das Game da drauf war, fand ich cool. Aber die Zeitschrift gab es nicht sonderlich lang. Glaube ich. Die ist auch sehr schnell wieder verschwunden. Weil die kam halt zu einem falschen Zeitpunkt. Da gab es schon so viele etablierte. Und die hat er, glaube ich, ja, ganz neu gemacht. Und dann eine komplett neue direkt starten. Und dann sich wundern, ey, kauft ja keiner, so ein Scheiß. Ja, die kam, ich habe keine Ahnung, ich glaube, gab es ein Jahr oder so. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Und dann ist sie verschwunden. Aber wo verschwunden? Erinnerst du dich ja nicht an Contract Jack? Hast du sie gespielt? Nein. Ich auch nicht. Was ist Contract Jack? Contract Jack ist ein Ableger der Nolf-Reihe und wie im Vorgänger wurde von Monolith Productions entwickelt. Das ist am 21. November 2003 für Windows erschienen. Statt der Agentin Kate Archer steuert der Spieler diesmal John Jack, einen Auftragsmörder, der von Archs Erzfeind Volkov angeheuert wurde. Um Aufträge für die Organisation Harm zu machen. Das heißt, du spielst für Harm im Prinzip. Nur das Ding ist völlige Scheiße. Aber der Plot klang interessant. Dass du mal die andere Seite spielst. Ja, der Protagonist Jack erwacht nach einem nächtlichen Besäufnis in seinem Apartment im Drunken Scotsman. Er ist in einen Stuhl gefesselt und wird von zwei Schlägern, die von seinem Konkurrenten Louis Franco damit er beauftragt wurde, ihn auszuhalten. Bevor diese in der Tat verbringen können, kann sich Jack aus den Fesseln befreien und kämpft sich durch das Gebäude. An der Rezeption bekommt er einen Anruf von Dmitri Volkov, dem Direktor für der Verbrecherorganisation Harm. Dieser macht ihm ein Jobangebot und lädt ihn zu einem Bewerbungstest in die römischen Ruinen der Malta ein. Er besteht und wird für seinen Auftrag engagiert. Das Spiel ist Gegner Horden the Game. Soweit ich mich noch dran erinnern kann. Serious Sam-like. Ja, nur halt, also dir wird wirklich alles entgegengeschmissen, was an Gegnern geht. Es ist eher auf Ego-Shooter, ist ja klar, ist ja auch ein Ego-Shooter, aber dadurch geht so der ganze Spaß von Nolf verloren. Irgendwie. Okay. Du hast zwar noch ein paar Sachen gehabt oder auch ein paar lustige Sachen, die einem auch aufgefallen sind, hast du ja auch gehabt. Auch ein paar gute Sprüche hast du gehabt, aber ansonsten, es war halt so meh. Hätt's nicht gebraucht. Nee, anders als No News Forever ist Contact Jack auf eine reine Ego-Shooter-Basis bezogen, bei der sich der Gegner weniger konzentrieren muss, da versteckte Geheimnisse nicht vorhanden sind und sich Schusswechsel mit großen Gegnermassen nicht vermeiden lassen. Auch auf Gadgets muss der Spieler zum größten Teil verzichten. Stealth-Anlagen gibt es nicht mehr. Das Spiel läuft auf der gleichen Grafik-Engine wie in Nolf 2 und verwendet viele Assets aus dem Vorgänger, etwa 3D-Modelle und Sounds. Das heißt, das Ding ist einfach nur Du bewegst die Maus, hältst die rechte Maustaste gedrückt und läufst nach vorne. Mehr machst du nicht. Das ist wie in jedem Ego-Shooter. Ja. Oh, also bei dem ist es der. Also bei dem ist es wirklich nicht gut gemacht, leider. Storytechnisch ist er blöd und spielerisch ist es halt einfach kein Known as Forever mehr. Ist kein North mehr. Ja, wie gesagt, Bemangelbot hat das einfache Spieleprinzip, anspruchsloses Gameplay und die sehr kurze Spielzeit. Ich hab's nur gesehen gehabt. Gespielt selber habe ich es nicht, weil ich mir dachte, so, warum, wenn ich doch das gute Nolf 2 nochmal spielen könnte oder Nolf 1, wenn ich so ein Blödsinn in die Spiele brauche. Ja. Durchaus das war leider auch das letzte Game in der Nolf-Reihe oder Nolf is Forever Saga, kann man sagen. Leider. Wenn man dich fragen würde, Markus, ja. Hey, möchtest du ein neues Nolf haben? Was würdest du sagen? Nö, bringt mir das alte als HD-Remake. Ja, same. Und mach das absolut. Zweite bunter. Ich mag diesen 60er-Jahres-Stil. Ja, der ist cool, das stimmt. Wenn man mich fragen würde, Stefan, wie wär's mit dir? Möchtest du ein neues Nolf haben? Ich dachte, ja, möchte ich, aber vorher gib mir Teil 1 und Teil 2 bitte als komplettes Remake. Von mir aus in irgendeiner bescheuerten Grafik-Engine oder sonst was. Oder bringt sie einfach nochmal raus und dass sie auf den heutigen Konsolen zum Beispiel laufen oder einfach nochmal, dass sie nochmal funktionieren. Das hätte ich gern. Und danach macht mir einen ordentlichen dritten Teil. So Kate Archer Revival oder sowas. Oder keine Ahnung. Aber du sprichst Armstrong. Ich? Wieso ich? Ich bin kein Schott oder Ire. Egal, trotzdem. Oh, ich glaube, ich habe fast nichts zu erinnern, was der Kerl gesagt hat. Das ist so lang her. Ja, über 20 Jahre. Das ist schon eine Weile her, dass ich das zuletzt gespielt habe. Dennoch, es wäre sehr schön, wenn wir die ersten beiden Teile nochmal als Remake kriegen täten und danach nochmal einen ordentlichen dritten Teil, The Return of Armstrong oder so. Und ich spreche ihn gern ein, kein Stress. Macht's umsonst, kein Thema. Armstrong, where are you? Armstrong, where are you? Das war super. Das ist eine unglaublich bescheuerte Opernsänger, die nicht singen kann oder nur brüllt. Fantastisch. Wie gesagt, wenn ihr die Dinge irgendwann zu fassen kriegt, irgendwie holt sie euch und wenn nicht, schaut euch irgendwo mal ein Let's Play an, da gibt es bestimmt ein paar gute, um einfach nur so den Eindruck von dem Spiel zu bekommen. Weil ich finde, das Spiel sollte einfach nicht in Vergessenheit geraten. Die Games, finde ich. Absolut. Die sollten wirklich nicht in Vergessenheit geraten. Weil die sind einfach zu gut dafür. Zumindest die ersten beiden. Counter Jack kann von mir aus verschwinden. Das gibt's nicht. Genau. Wir haben zwei großartige Teile, die sich lohnen zu spielen und anzuschauen. Genau, richtig. Und dann so ein Fiebertraum. Ja, richtig. Okay, dann danke ich dir, Markus, dass du hier warst. Immer wieder gerne. Und damit verabschieden wir uns mit dem Satz, den ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Aber spielt Nolf. Spielt Nolf. Spielt Nolf is Forever. Kramt's irgendwo aus. Irgendwann muss es. Irgendwo liegt das bestimmt bei euch im Keller oder so. Let's go. Macht's gut. Ciao, ciao.